Sie sagten, bist du zu uns gekommen, um uns von dem abzubringen, worin wir unsere Väter vorgefunden haben, und damit euch beiden die Oberhoheit im Land werde. Wir werden euretwegen nicht gläubig werden.